Unordnung. Ordnung ist das halbe Leben. Junge, wie ich diesen Spruch hasse. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Mama war oder Papa, aber diesen Spruch bekam ich früher ständig zu hören. Mega nervig. Was ich am meisten daran hasse, auf der einen Seite, dass er stimmt. Man spart wirklich wahnsinnig viel Zeit, wenn man immer weiß, wo was liegt. Auf der anderen Seite frage ich mich seit meiner Kindheit, woraus denn nun aber die andere Hälfte des Lebens besteht, wenn Ordnung als solche einfach mal 50% einnimmt? Aus Steuern? Bonbons? Oder am Ende ganz profan, aus Unordnung? Ordnung ist praktisch. Sie spart allerdings nur dann Zeit, wenn man sie konsequent anwendet. Konsequent being the operative word. Denn wenn man, wie ich, eher zur Unordnung neigt und irgendwann ausnahmsweise mal etwas vernünftig und ordentlich wegsortiert, dann aber vergisst, dass man zur Abwechslung mal ordentlich war, tja, dann ist die Ordnung vollkommen unnütz. Wie oft mir das schon passiert ist, vermag ich gar nicht zu sagen, denn ich bin richtig sehr unordentlich. Ich betreibe Ordnung auf andere Art. Ich sortiere lieber meine Gedanken als meine Gegenstände. Und wenn sie sortiert sind, schreibe ich sie auf. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch bei Serien ist mir Ordnung wichtig. Ich kann Serien nicht so gut bei Folge 2 oder 3 anfangen. Eigentlich ist das ja Wurst, weil man fast immer super auch später in Serien einsteigen kann. Die Drehbücher sind ja oft absichtlich so geschrieben. Aber ich mag das einfach nicht. Das muss schon seine Ordnung haben. Einmal bin ich bei Staffel 2 einer Serie eingestiegen, die mein Freund schon kannte. Ich konnte die Serie aber erst wirklich genießen, als ich unabhängig von meinem Freund die erste Staffel nachgestreamt hatte. Bei so einem banalen Mist ist Ordnung auf einmal relevant. Bei meiner Steuer und den gesammelten Belegen scheiße ich drauf. Als Teenager stieß ich irgendwann auf den sogenannten Sponti-Spruch: Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Und so hielt ich es mein Leben lang. Hab es ohne größere Zwischenfälle bis zur 50 geschafft. Ich mag Ordnung als Konzept. Ich liebe auch Symmetrie. Sehr. Aber Asymmetrie liebe ich genauso. Allerdings nur, wenn sie ordentlich umgesetzt wird. Auch die Asymmetrie hat einer gewissen Logik zu folgen, damit man merkt, dass man es hier mit Asymmetrie zu tun hat und nicht mit irgendeinem Zufallsprinzip. Aleatorische Anordnungen machen mich verrückt. Die mag ich nicht. Die erfordern zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Denkleistung, die vorausgesetzt wird. Asymmetrien sind als solche offensichtlich. Bei Randomness versucht man instinktiv, erstmal eine gewisse Ordnung darin zu finden. Selbst wenn es nur 1 oder 2 Sekunden sind, die man vergeudet. Diese Sekunden sind weg und über eine Zeit von 50 Jahren läppert sich das. In Summe zu viel verschwendete Gehirnkapazität, über die man noch verfügen könnte, wenn Dinge symmetrisch gewesen wären. Wie gesagt, ich mag Ordnung. Aber ich möchte sie nicht selbst herstellen. Das verlangt mir zu viel ab. Geduld und Lebenszeit. Wenn ich sie brauche, bringe ich die Geduld halt auf. Quäle mich durch. Steuererklärung einfach jedes Jahr ein Drama seit 25 Jahren. Ansonsten erfreue ich mich an einem außerordentlich unordentlichen Leben. Und das ist völlig in Ordnung.